NDR 4. Sie hören nun das Feature. Heute den zweiten Teil der Sendereihe Transit auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Im Blickpunkt des Autors die Informations- und Kommunikationstechnologie. Wo soll ich mich hinstellen? Ach ja, ich muss ja noch verbrillt werden. Das muss ich mal entkabeln und dann so etwa in die Mitte des Raumes. Wir setzen vorsichtig die Datenbrillen auf. Die Kabel, die zum Computer führen, behindern uns in der Bewegung in der Videohöhle. Die Zukunft. Ein kleiner, völlig kahler Raum aus drei Seitenwänden und Fußboden, zusammengezimmert aus weißem Resopal. Durch die offene Seite dieses U's sind wir eingetreten. Die Szene wird speziell für Sie gerechnet. Das heißt, Sie können sich eigentlich frei bewegen im ganzen Raum. Man geht halt nur davon aus, wenn man so ungefähr in der Mitte steht, hat man halt ein möglichst gutes Stereobild dieser ganzen Geschichte. Johannes Strassner startet im Forschungszentrum für Informations- und Kommunikationstechnologie in St. Augustin bei Köln die virtuelle Präsentation. Eine Installation für die Ruhrkohle AG. Werbespot im Cyberspace. Es scheint, es sieht so aus, es hört sich an, als stünden wir ganz wahrhaftig vor dem Eingang eines Bergwerks. Ein schmaler Pfad aus Kopfsteinpflastern, der sich über eine Wiese zu einem Drehkreuz schlängelt. Dahinter der Eingang zum Förderkorb. Hier eher ein chromblitzender Fahrstuhl. Wir werden tief unter die Erde gehen, in einen modernen Stollen. Die Zukunft wurzelt in der Gegenwart. Nun, wir werden natürlich nicht wirklich gehen. Wir werden uns hineinrechnen lassen und mit den Dingen interagieren, die der Computer uns zeigt. Fenster zur Welt. Vom Telegrafen bis zur Telepolis. Feature von Hartwig Tegeler. Oh, das ist aber räumlich. Play, stop, next, select. Sie verwirren mich. Play the future. Sind Sie mit mir drin? Einen Moment. Ja, ich sehe, erlebe das mit Ihnen zusammen, dieses Szenario. Allerdings kann ich meine Blickrichtung nicht steuern. Das heißt, ich stehe jetzt möglichst dicht neben Ihnen, um so ungefähr dasselbe zu erleben, was Sie hier auch sehen. Ja, was erleben wir? Ich sehe, wir gehen auf eine Schranke zu. Ich fange an, mich zu bewegen. 1 Zentimeter reale Bewegung mit diesem realen Körper wirft mich im nicht realen Raum Meter nach vorne. Virtuelle 7-Meilen-Stiefel. Ein abenteuerliches, ein lustvolles Gefühl, wenn ich zwischen meinem Körper und meinem Verstand eine Dissonanz spüre. Ja, wir befinden uns jetzt quasi in dieser virtuellen Realität wie in einer realen Szene. Das heißt, wir nähern uns jetzt dem Eingang zum Bergwerk, nähern uns dieser Schranke, die sich jetzt langsam dreht für uns, kommen auf diesen Aufzug drauf zu. Das Gefühl zu fliegen, zu schweben, Grenzen verwischen. Was ist Realität? Was Fiktion? Alles eine Frage der Navigationskompetenz des virtuell Reisenden. Ich sehe die Dinge von vorne, von hinten, wenn ich mich mit dem Joystick hinter sie manövriere, gehe durch sie hindurch. Ich sehe sie von unten, wenn ich die Datenbrille auf der Nase nach oben schaue. Nur den Druck im Magen, wenn ein Fahrstuhl abwärts fährt, spüre ich in diesem virtuellen Förderkorb nicht. Noch nicht. Wenn ich es auf einen Satz bringen sollte, dann ist das 20. Jahrhundert das Jahrhundert des Fernsehens. Und das 21. Jahrhundert könnte das Jahrhundert der interaktiven Mediennutzung werden. Und wenn Sie nach links und rechts schauen, sehen Sie, Sie können sich hier umschauen wie in der realen Welt. Außerdem sollten Sie auch gleich so das Gefühl der Enge so ein bisschen erfahren. Das heißt, das Erlebnis ist wirklich ziemlich real schon an diesem Stelle. Sie haben das Richtige ausgesucht. Ich habe ein bisschen Platzangst. Unsere Wahrnehmung, die lässt sich ziemlich einfach täuschen. Dieses ganze Szenario hier beruht ja eigentlich auf Täuschung. Und zwar ersetzen wir quasi die komplette Wahrnehmung, das komplette Sehen durch diese virtuelle Welt. Man sieht das Ganze schneller, als man denkt. Oh, jetzt sind wir... Aufzug, ja? Genau. Wir fahren jetzt gleich nach unten. Ich bewege mich im Cyberspace. Ich kann in der Welt des Computers, mit Hilfe des Computers, mit den Dingen, die der Computer bereitstellt, kommunizieren. Die Zukunft wurzelt in der Gegenwart. Die Saat ist gesät. Habe ich hier in St. Augustin die Zukunft gesehen? Mein Name ist Herbert Kubitschek, ich bin Professor für angewandte Informatik an der Universität Bremen. Wenn man zurückschaut, dann muss man feststellen, erstens sind die Prognosen der technischen Entwicklung in der Vergangenheit fast immer falsch gewesen. Und zweitens ist es, was die Chancen und die Risiken angeht, immer so gewesen, dass wir auch beides hatten. Die Schwierigkeiten der Prognose kann man sich daran klar machen, als Edison den Phonograph empfand. I am the Edison Phonograph, created by the great wizard of the new world, to delight those who would have melody or be amused. Als Edison den Phonograph empfand, dachte er, das sei im Wesentlichen ein Mittel, um Sprechbriefe zu produzieren. Also man spricht etwas auf einen Phonographen und schickt dann diesen Brief an jemand anders. Das Telefon fing an als Mittel zur Übertragung von Opern und Theateraufführungen. In Budapest gab es 40.000 Abonnenten. Der Speisesaal der Titanic. Jetzt sei nicht satt, ich komme nicht weiter, spricht Mr. White. Während das Radio als Mittel der Individualkommunikation zwischen Funkamateuren anfing. Was ich also damit sagen will, selbst aus der technischen Struktur eines Mediums kann man sich so verschätzen, dass man etwa am Beispiel Telefon und Rundfunk genau das Gegenteil vorhergesagt hat, wie es nachher gekommen ist. 1900. Konstantin Persky nennt eine mögliche Technologie der Bildübertragung erstmals Television. Diese Bezeichnung beginnt ältere Begriffe wie Telefotograph oder Telektroskop zu verdrängen. Am 12. Dezember 1900 gelingt die erste drahtlose Übertragung einer telegrafischen Botschaft über den Atlantik. 1902. In den USA gibt es 6000 ländliche Telefonnetze. 1903. Erste öffentliche Vorführungen von Tonbildern mit synchroner Wiedergabe von Bild und Ton. Die Zahl der Erfindungen in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ist überwältigend. Als ob mit dem Jahr 1900 plötzlich der Erfinder- und Entdeckergeist explodiert. Neue, bahnbrechende Visionen der Telekommunikation, die, wie es aus der Rückschau scheint, auf einmal verdichtet in wenigen Jahren da sind. Historischer Umbruch, neues Jahrhundert, neue Zeit und technologische Quantensprünge. Television. Telefon. 1904. Das erste Telefax in Deutschland. 1905. Die erste Wochenschau. 1906. Ein Patent für einen Kristalldetektor, Grundlage für einen günstigen Hörfunkempfänger. Dann 1906. Die erste Rundfunksendung in den USA zwischen Brant Rock und Plymouth. Übertragungsdistanz 18 Kilometer. Neue Technologien. Aber wie sind die Erfahrungen der Menschen, wenn die bisher unbekannten Geräte und Techniken Teil des Alltags werden? Wie haben die Stimmen geklungen, die aus diesen merkwürdigen Sprechapparaten rieselten? Wie haben sie geklungen für die, die sie das erste Mal hörten? Es mag am Bau der Apparate oder der Erinnerung liegen. Gewiss ist, dass im Nachhall die Geräusche der ersten Telefongespräche mir sehr anders in den Ohren liegen als die heutigen. Es waren Nachtgeräusche. Keine Muse vermeldet sie. In diesen Zeiten hing das Telefon entstellt und ausgestoßen zwischen der Truhe für die schmutzige Wäsche und dem Gasometer, in einem Winkel des Hinterkorridors, von wo sein Läuten die Schrecken der Berliner Wohnung nur steigerte. Wenn ich dann, meiner Sinne kaum mehr mächtig, nach langem Tasten durch den finsteren Schlauch anlangte, um den Aufruhr abzustellen, die beiden Hörer, welche das Gewicht von Hanteln hatten, abriss und den Kopf dazwischen presste, war ich gnadenlos der Stimme ausgeliefert, die da sprach. Walter Benjamin, Berliner Kindheit um 1900. Mit unverminderter Energie hält der technologische Entwicklungsschub an. Immer mehr bisher Ungedachtes, Unvorstellbares. 1909. Drei funktionierende Fernsehsysteme werden entwickelt. 1910. Der erste abendfüllende Stummfilm ist zu sehen. Dann? 1914. Beginn des Ersten Weltkriegs. Der Kaiser kündigt ihn mit einer chauvinistischen Hetzrede an. Es muss denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern der Verrat am Vaterlande. Im Ersten Weltkrieg verlieren die neuen Technologien schnell ihre technische Jungfräulichkeit. Die gerade entwickelten audiovisuellen Übertragungstechniken werden Bestandteil der Kriegspropaganda. 1914. Die erste Kriegswoche berichtet von allen deutschen Fronten in Ton und Bild. Die Techniker, Entwickler und Erfinder entwickeln und erfinden weiter. Pervers, aber gewinnträchtig. 1918. Wieder Frieden. Nach einem Krieg, in dem 65 Millionen kämpften und 10 Millionen abgeschlachtet wurden. 1921. Zwischen Key West und Havanna wird ein Unterwassertelefonkabel über eine Distanz von 99 Seemeilen verlegt. Und dann? 1923. Die erste Radiosendung in Deutschland. Hier Sendestelle Berlin, Foxhaus, Welle 400. Liebe Hörer, wir geben bekannt, dass wir mit dem heutigen Konzert offiziell mit dem Unterhaltungsrundfunk beginnen. Geh nicht vom Apparat weg, ohne den Kopfhörer abzunehmen. Ja, das ist mein Geburtsjahr, nicht? 23. Also Telefon gab es da noch nicht, als ich das erste Mal das Radio kennenlernte. Gisela Boltenhagen ist jetzt 76 Jahre alt. Ich weiß nur, dass mein Vater immer mit diesem Akku losrannte und musste den wieder aufladen lassen. Und dann hatten wir so einen Lautsprecher, das war so ein Riesenholztrichter. Das war so das erste Radio, was ich kennenlernte. Was muss ein Mensch von 1924 gefühlt haben, wenn er durchs Radio den Zeppelin-Kapitän hört, wie der von seiner Reise über den großen Teich in die weite Welt erzählt? Kurz nach Mittag kam der ersehnte Ostwind durch, der allmählich wuchs und uns mit einer Geschwindigkeit von 180 Kilometer auf unser Ziel vorwärts schob. Wir kamen in den Nebel der Neufundlandbank, der sich bis zu einer Höhe von mehr als 1000 Meter auftürmte. Mit einer bis dahin ungeahnten, unvorstellbaren Geschwindigkeit rasen sie um den Globus. Informationen, Meinungen, Utopien. Der uralte Menschheitskampf gegen die Schranken von Raum und Zeit ist in ein neues Stadium getreten. Zum ersten Mal seit der Erfindung der Buchdruckerkunst durch den deutschen Gutenberg ist eine neue Möglichkeit geschaffen, geistige Güter gleichzeitig ungezählten zu übermitteln. Und es ist verständlich, dass der nach geistiger Nahrung hungernde Teil der Menschheit sich in Massen zum Radio drängt. Beim nächsten Radio, da wusste ich das schon, was da geboten wurde. Die Sendung, die wir gern gehört haben als Kinder damals, das war so ein Humorist, ähnlich wie später Peter Frankenfeld. Der hieß Ludwig Manfred Lommel. Also, jetzt beginnen wir mal mit den beiden neuen Kandidaten. Lass aber nicht die Leute zu lange draußen warten, Paul. Höflichkeit ist die erste Pflicht, der Kenny. Ja, jetzt willst du mich noch belehren. Quatsch mich nicht immer dazwischen jetzt. Du quatschst, ich quatsch nicht. Du quatschst, du sollst stille sein. Ja, das schrebelte richtig. Die Stimmen waren manchmal verzerrt, nicht? Bei dem ersten Telefunken kamen schon schöne Töne raus. Ich meine, da hat man in meiner Kindheit noch keine ausländischen Sendungen gehabt. Aber trotzdem, das war für uns Kinder auch schon. Mensch, da sitzen wir vor diesem Ding und da kommt plötzlich Musik oder irgendwelche Gespräche raus. Das war auch, kann man auch sagen, Fenster zur Welt. Wir sind nun herübergegangen aus dem Zimmer, in dem wir den Herrn Reichspräsidenten sehen konnten, in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Der Rundfunk gehört uns. Sie können jetzt besonders gut hören. Den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen und keine andere Idee soll hier zu Wort kommen. Die neuen Medien wissen die arischen Herren geschickt einzusetzen. Und die restliche Welt ist 1936 bei der virtuellen Installation einer friedvollen Olympiade beeindruckt und ganz und gar überzeugt von der guten Absicht der braunen Machthaber. 1936. Das Fernsehen berichtet 16 Tage lang von den Olympischen Spielen in Berlin, in die öffentlichen Fernsehstuben und ins Ausland. Das erste Fernsehgroßereignis der Weltgeschichte. Der gewaltigste Kampf um die Schnelligkeit beginnt. Der Kampf um die 100 Meter. Da sind sie alle nervös jetzt. Da trippeln sie wie Vollblutpferde vor dem Start. Atemlos verfolgt die Menge die letzten Vorbereitungen der besten Sprintergarde der Welt. Ja, was kann ich drüber erzählen? Da haben wir fast den ganzen Tag am Radio gesessen und haben die Spiele verfolgt. Heute sitzt man vorm Fernseher. Jetzt der Start. Auf die Plätze. Fertig. Zeit. 5:45 Uhr wird jetzt geschossen. Geschossen. Geschossen. Was das Radio geboten hat, ja auch eigentlich viel Musik und wie gesagt die ganzen politischen Reden, die man sich an... Lale Andersen vor der Kaserne, vor dem großen Tor, das wurde ja im Krieg jeden Abend nach Nachrichten gespielt, im Soldatensender. Wie einst die liebe Marlene, wie einst die liebe Marlene. Wir unterbrechen zurück, ja, eine Luftlandmeldung. Achtung, Achtung. Schwacher Verband schneller Kampfflugzeuge im Anflug auf Westdeutschland. Wissen Sie, zu der Zeit, da war ich schon kriegsdienstverpflichtet, da kamen ja laufend im Radio Sondermeldungen mit dem Rückzug und Stalingrad und all diese Dinge. Erstmal zu der Zeit spürte man ja schon, wie es enden wird. Man durfte es nicht sagen, aber jeder hat gemerkt. Aus dem Führerhauptquartier, 3. Februar 1943. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu. Ach, eure kleine Soldatenfrau. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Kein Angst, Rosmarin. People of Western Europe. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. Von dem Grauen, das das tausendjährige Reich in den 12 Jahren seiner Existenz in die Welt gebracht hatte, berichtet dann allerdings nicht der deutsche Rundfunk, sondern die BBC. Für einen Moment öffnet sich ein Fenster zur Hölle. Wird etwas hörbar? Wie heißt du? Olga Schlossberg. Also Olga, wie alt bist du? 14 Jahre. Und wie lange bist du in Deutschland gewesen, Olga? 2 Jahre. Und bist du die ganze Zeit in Konzentrationslagern gewesen? Ja. In wie vielen? In 5. In 5 Konzentrationslagern. Und welches war das schlechteste? In Auschwitz. Und wie lange warst du in Auschwitz? 15 Monate. Und wie war das so? Warum war das so schlecht? Man hat dort verbrannt, viele Leute. This is Germany calling, calling for the last time from Station Hamburg. And instead of Germany calling, the colonel in charge gives you now the new call sign of Station Hamburg. This is Radio Hamburg. Mit den Spätnachrichten ist das Tagesprogramm des Nordwestdeutschen Rundfunks mit Ausnahme des Suchdienstes beendet. Musik 1951. Am 25. Oktober ist erstmals nach dem Krieg in Deutschland wieder eine Fernsehsendung zu sehen. Das war für die meisten allerdings noch ziemlich unerheblich. 1952. In der Bundesrepublik beginnt zu Weihnachten das öffentliche Fernsehen. Der televisionäre Quantensprung ist zwar technologisch geschafft, aber nur für wenige Deutsche. 1953. In Deutschland gibt es 1.000 Fernsehteilnehmer. 1954. 11.658 Fernsehteilnehmer. Ich bin Jahrgang 1944, also jetzt 54 Jahre alt und wohne in Hamburg-St. Pauli. Jochen Fischer ist 1954 10 Jahre alt. Das war das Siegestor. Mit 3:2 wurde Deutschland Fußball-Weltmeister und im Berner Stadion ehrte man die erfolgreichen Sportler. Es war ja Schleswig-Holstein-Wetter, es hat da geregnet, das sah man auch. Also die Leute waren sehr rutschig da auf den Beinen unterwegs auf diesem Rasen und diese Dramatik, also das war richtig, richtig toll. 11.658 Deutsche können die Fußball-Weltmeisterschaft in Bern im Fernsehen verfolgen. Die anderen Millionen hören Herbert Zimmermann im Radio. 6 Minuten noch. Im Wankdorfstadion in Bern, keiner wankt, der Regen prasselt unaufhörlich hernieder. Es ist schwer, aber die Zuschauer, sie harren nicht aus. Wie könnten sie auch? Eine Fußballweltmeisterschaft ist alle 4 Jahre. Und wann sieht man ein solches Endspiel? So ausgeglichen, so packend. Jetzt Deutschland am linken Flügel, durch Schäfer. Schäfers Zuspiel zum Morlock wird von den Ungarn abgewehrt. Und Boczek, immer wieder Boczek am Ball. Das war in der Schweiz, ne? Ja, das Fußballspiel. Ich erinnere mich nur noch an diesen Aufschrei. Tor, Tor, Tor. Dann schießt! Tor, Tor, Tor, Tor! Tor für Deutschland! Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Boczek durchgesetzt. Dann erinnere ich mich noch an eine Sendung, die haben wir immer zu Hause gehört. Und zwar Weihnachten, die Grüße über Norddeich Radio auf NDR, ich weiß jetzt nicht, 1 oder 2. Und auch meine Eltern haben gesagt, meine Güte, dass die so weit mit ihrer Rundfunksendung da kommen. Und dann hörte man dann Piepen dann zwischendrin. Und dann, ich fand das faszinierend, das fand ich toll. Das hat richtig sowas wie Fernweh bei mir ausgelöst. Ende 1998 wurde Norddeich Radio übrigens geschlossen. Weil Angehörige die Seeleute in aller Welt jetzt bequem über Satellitentelefon erreichen können, wird die traditionsreiche Seefunkstelle nicht mehr gebraucht. Die erste Erfahrung war bei meinen Eltern in der Küche. Da stand das alte Röhrenradio, stand auf der Heizung drauf. Es hatte das magische Auge. Ich würde mal sagen, es war eine von diesen Deutschen, also Grundig, vielleicht Saber oder Philips. Nordmende kann es auch gut gewesen sein. Jens Kock wurde 1955 geboren. Heute 43 arbeitet er in der EDV-Branche. Auf der Skala, wo dann von Brüssel bis Kairo über Kiel alles drauf stand und dann den Sender einstellen und immer den Blick auf dieses grüne komische Auge. Dann haben wir nachmittags, oder ja, habe ich eigentlich nachmittags da gesessen, den Kopf, auf da war so ein kleines Brett auf der Heizung, die warme Luft so hoch und den Schulfunk gehört. Diese Sendung Waldhagen, war das Neues aus Waldhagen? Ich glaube, die ist es gewesen. 1956. In Deutschland gibt es 183.750 Fernsehteilnehmer. Abends lief das Radio. Und dann vor diesem Radio zu hocken, so auch in dieser kuscheligen Atmosphäre, es ist warm, man kann aus dem Fenster gucken, man kann die Gedanken so ein bisschen schweifen lassen. Und dann drehst du an dieser Skala und hörst dieses Rauschen und dann kommt wieder ein anderer Sender rein. Und dann drehst du weiter und es zischt und raschelt wieder, dann verstehst du wieder es nicht, weil die Sprache einfach nicht dafür ist. Und dann kommt wieder einer rein, den man verstehen kann. Das ist so... Ja, wie so eine große, geheimnisvolle Schatzkiste, wo alles Mögliche drin ist und wo interessante Dinge erzählt werden. 1958. 1.211.935 angemeldete Fernsehgeräte. Ja, wann haben wir denn das erste Fernseher? 1961. 4.634.762. Ja, den ersten Fernseher, da war ich schon. Da war Monika schon 5 oder 6 Jahre alt. Das war in Bremen. Nee, da war Jens schon da. 1960, 61 haben wir den ersten Fernseher gekauft. Die dritte wichtige Regel, man muss ein Fernsehbild immer im hell erleuchteten Raum betrachten. Am besten nimmt man eine Ständerlampe, die man hinter den Fernsehapparat stellt. 1961. Das zweite deutsche Fernsehen wird gegründet und IBM Deutschland stellt das Teleprocessing vor. Computer können nun über Telefon miteinander vernetzt werden. Zum blauen Bock? Gott, wenn man das heute so sieht. 1963 7.213.486 Fernsehteilnehmer. Flipper, Fury, Lassie. 1964 8.538.570. Oh, Louis Trenker. Es wird Nacht, Louis Trenker. Der Bergsteiger erzählt, oder wie dieses Ding. Gott, nee. 1965 10.023.988. Die ersten Erfahrungen habe ich dann auch bei etwas weiter entfernten Nachbarn gemacht, wo es dann die Nachbarskinder so aus dem Kreis zusammenkamen, die dann Zuckerbrot gekriegt haben und dann vor der Glotze hockten und sich da, ich weiß nicht was, aber angeguckt haben. Ne? 1967. In Deutschland gibt es 12.719.599 Fernsehteilnehmer. ARD und ZDF beginnen mit dem Farbfernsehen. Ab 1967 kann auch die Familie von Jens Kock durch die eigene gläserne Röhre in die weite Welt schauen und sich am neuen Volkssport beteiligen. Gemeinsamer Genuss oder gemeinsames Dabeisein fand beim Unsorgtheater statt, als der Fernseher da war. Es war genau der Spruch mit Inhalt gefüllt, dass das Fernsehen aus dem Kreis der Familie einen Halbkreis gemacht hat, weil dann saßen wir alle auf dem Sofa, auf dem Sessel, ich auf dem Fußboden mit meiner Tüte mit Erdnussflips und einen Saft dazu und dann gab es samstagsabends gab es Unsorgtheater. Also wir stehen morgens um 8:30 auf und dann trinken wir ganz gemütlich Kaffee. Und dann essen wir Mittag und dann sehen wir Fernsehen. Und dann essen wir Abendbrot und dann sehen wir noch Fernsehen und dann gehen wir ins Bett. Und abends essen wir Abendbrot, dann wird der Fernseher einen Augenblick ausgeschaltet und dann gucken wir wieder Fernsehen. Hat denn dein Vati eine besondere Liebhaberei am Sonntag? Ja, Fernsehen gucken. Anders ist es in Vietnam. Hier haben die Partisanen der Nationalen Befreiungsfront eine Veränderung des Status quo erzwungen. Zu Beginn des Jahres schuf hier die Tet-Offensive den großen psychologischen Umschwung. Seitdem glauben auch die Stäbe von Saigon nicht mehr an einen militärischen Sieg der Amerikaner. 1968. Die ersten Modems, Computerdaten in Telefonsignale umwandeln können, werden herausgebracht. 1968-69. In den Labors von Xerox wird ein neuartiges Zeige- und Eingabegerät für Computer entwickelt, die Maus. 1968-69. Der Protest gegen den Vietnamkrieg erreicht seinen Höhepunkt. Die Fernsehtechnologie macht es möglich, den militärischen Konflikt fast live mitzuerleben. Kampfhandlungen werden teilweise so gelegt, dass sie zur US-Primetime am Frühstückstisch gesehen werden können. Die Dauerpräsenz des Kriegsgrauens stimuliert das Protestpotenzial. Ein für die Militärs unerwünschter Effekt. 1969. Ted Hoff erfindet den Mikroprozessor. Einen vollständigen Minicomputer mit mehreren tausend Schaltfunktionen auf einem fingernagelgroßen Chip. Und dann der Fernsehhöhepunkt. 1969. Am 20. Juli 1969 landet die Fähre der Apollo 11 mit Armstrong und Aldrin auf dem Mond. Neil Armstrong, der erste Mensch, der einen Fuß auf den Trabanten der Erde setzt. Bin ich extra aufgestanden nachts mit meinen Eltern? Das war noch schwarz-weiß, ja. War das schwarz-weiß oder war das schon Farbe? It's one small step for man, one giant leap for mankind. Also da fand ich so, wie die kleine Staubwolke so aufstieg, als er die ersten Schritte machte. Das fand ich also, ja, das hat mich irgendwo berührt, dass da so Staub aufstieg. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe gedacht, das ist eine harte Oberfläche. Und dann stieg da Staub auf, so bei den ersten Schritten. Ich erinnere mich, da starb gerade meine Freundin an Krebs. Und da habe ich gesagt, auf dem Mond können sie fliegen, aber an Krebs können sie nicht heilen. 1970. In etwa 100 Ländern gibt es ca. 1,5 Milliarden Fernsehzuschauer. Bis heute hat sich diese Zahl schätzungsweise verdoppelt. 3 Milliarden. Also ich bin geboren am 12. Februar 1972. Martin Badella, 27 Jahre alt, macht eine Ausbildung zum Texter in der Werbebranche. Was ich noch, bevor ich überhaupt mit der Musik und Radio und Fernsehen überhaupt in Verbindung kam, war eigentlich das Telefon, dadurch, dass meine Großeltern in der gleichen Stadt leben, aber ich komme aus Berlin und Berlin ist ja ziemlich zerrissen und da ist es oftmals so, dass man sich nicht unbedingt sehen kann, sondern dass man halt primär übers Telefon kommuniziert. Damals hat man natürlich auch noch, wenn man selbst telefoniert hat, noch die Wählscheibe benutzt. Was ja, also es gibt heutzutage Leute, die können damit gar nicht mehr umgehen. 1975. Bill Gates und Paul Allen gründen Microsoft. Erster Firmensitz, eine Garage. Die wissen gar nicht, wie man die benutzt, obwohl es eigentlich ganz, ganz klar ist. Und die finden es schon als einen viel zu großen Aufwand, diesen Wählscheibe nach jeder Ziffer. 1976. Steve Jobs und Steven Wozniak gründen Apple. Erster Firmensitz, eine Garage. 1980. In Deutschland sind 98% der Haushalte mit Radio- und Fernsehprogrammen versorgt, die terrestrisch, also über Sendemasten, ausgestrahlt werden. Xerox bringt den ersten Personalcomputer heraus, der die schwerfälligen Großrechner ablöst. 1979. Der erste Personalcomputer von Commodore kommt auf den Markt. Am neuen Zeitalter der Telekommunikation nimmt Jens Kock Anfang der 80er Jahre zunächst in einer Bürgerinitiative gegen Computer teil. Dann bestellt er sich seinen ersten PC. Die Händler, die sowas damals verkauft haben, waren ja noch nicht so zahlreich gesät, beziehungsweise wenn welche da waren, waren sie fürchterlich teuer. Und dann habe ich über eine Anzeige und Beratung durch einen Freund einen relativ günstigen Anbieter gefunden und mir deren Computer für nur 2400 Mark gekauft. Das war der erste Prozessor in 86 mit 250 Kilowatt Arbeitsspeicher und einem Diskettenlaufwerk. Punkt. 1984. Einführung des dualen Rundfunksystems. Neben den öffentlich-rechtlichen Anstalten werden kommerzielle Sender in der Bundesrepublik zugelassen. Eine unterhaltsame, vielfältige, umfassend informative Welt wird von den Apologeten des dualen Systems angekündigt. Ein vorgeschobenes Argument, denn konservative Politiker von Helmut Kohl bis Ernst Albrecht wollen werbefinanzierte Kommerzsender, weil sie sich von den Öffentlich-Rechtlichen politisch nicht repräsentiert fühlen. Die wirtschaftlichen Profiteure dieser Entwicklung sind etablierte Medienkonzerne. Bertelsmann, Springer, Kirch. Samt ihrer internationalen Partner, die Geräteindustrie und die werbetreibende Wirtschaft. 1988. Das erste Glasfaserkabel verbindet Großbritannien und Frankreich mit den USA. Zusammen mit den weiterentwickelten Übertragungstechniken. 1986. Satelliten beginnen mit der großflächigen Verteilung von Fernsehprogrammen. Kann der Zuschauer nun 10, 20, 30, 50, 100 und bald 500 Kanäle empfangen. So kommt die Fernbedienung, Ende der 50er Jahre erfunden, zu ihrem Recht. Und Zappen wird selbstverständlicher Bestandteil der Alltagskommunikation. Was kam in den letzten Jahren überhaupt noch dazu? Handytum? Aber das sind auch immer nur so Trends von oben, die man einfach dann irgendwann mitmacht, weil man dann kleinen beigibt und meint, okay, auch ich brauche es jetzt. 1992. Ein weiterer qualitativer Sprung in der Entwicklung der Informationstechnologie. Bisher ist das Internet von US-Militärs erfunden, für den normalen Computer-User unbrauchbar, weil in der Bedienung viel zu kompliziert. Nun entwickelt Tim Berners-Lee das World Wide Web, eine Benutzeroberfläche, mit der man mit der Computermaus von einer Internetseite zur nächsten klicken kann. 1993. Der schnelle Pentium-Chip ermöglicht Multimedia-Anwendungen am Heim-PC. 17. Oktober, nebelverhangener Tag. Akustisches Tagebuch, 17. Oktober, nebelverhangener Tag. Ansonsten das Grauen. Die Installation ist ganz einfach. Wenn das in einem Computerhandbuch steht, Vorsicht. Dabei ging es einfach darum, die Verbindung zwischen Computer, Modem, Telefonleitung und Internet herzustellen. Einfach online gehen. Alles ganz einfach. Originalzitat, Seite 1 aus dem Internet-Kochbuch meines Providers, bei dem ich monatlich 30 Mark bezahle, um auf den Datenhighway auffahren zu dürfen. Seite 2, Mac TCP nicht im System enthalten, beschaffen Sie die aktuelle Version. Ans Telefon. Es steht doch alles in unserem Handbuch. Ja, aber auf der anderen Seite nur ein unfreundlich genervter Hotline-Helfer. Anrufbeantworter, das ist doch wohl ein Witz. Wieso beantwortet der denn einen Anruf? Dann beantworte bitte mal den Anruf. Das würde ich gerne mal hören, wenn dein Anrufbeantworter diesen Anruf beantwortet. Dummes Zeug. Samstag, 12:30. Jetzt telefoniere ich schon wieder 2 Tage hinter dir her. Na gut, tschüss. Dann ein telekommunikativer Tag mit Carsten. Jeden Schritt zur Installation der Internetsoftware erklärte er am Telefon. Peinlich, einem 15 Jahre Jüngeren solche Fragen zu stellen. Carsten, buddhahafte Ruhe, holte sich Kaffee. Ich startete an die 20 Mal den Rechner neu. Er qualmte entspannt seine Zigaretten. Ich lud unter seiner Anleitung Komprimierungs- und Codierungssoftware, PPP- und TCP-IP-Software und den von Carsten per E-Mail übermittelten Stuffit-Expander und Dropstuff. Ewiges Warten, bis Open Transport auf meinem Computer lief. Wir hatten am Anfang die alte Version. Zu guter Letzt Netscape. So, meinte Carsten. 8 Stunden. Es gibt Leute, die sagen, das war noch wenig. 8 Stunden waren vergangen. Kannst jetzt online gehen. Ich machte den Computer aus, fuhr zu meinem Pferd. Es ist keine fertige Apparatur, sondern ich kann an den Knöpfen drehen. So wie das Radio auch. Also ich kann das, was da passiert, auch selber beeinflussen. Ich kann mir meine eigenen Programme schreiben. Jens Kock arbeitet als EDV-Berater bei der Volkshochschule, wie gesagt. Da geht auch so eine Tür auf. Es gibt einfach so was wie so eine unendliche Welt der Software, wo man alles Mögliche kriegen kann. Das war auch die erste Zeit so. Das ist doch wirklich lästig, dass man hier immer erstmal auf den Anrufbeantworter drauf labern muss. Die Kisten sind ja nicht einfacher geworden. Die Möglichkeiten, da was verkehrt zu machen. Dadurch, dass die Installation auf so einem PC mittlerweile so komplex ist, dass mehrere Programme zusammenspielen und dass mehrere Bedingungen darauf treffen und darauf wieder mehrere Benutzer, hast du eine Gleichung mit diversen Unbekannten und am Ende steht ein völlig überraschendes Ergebnis. Keines von diesen Programmen, mit denen gängigerweise gearbeitet wird, ist ausgereift. Die haben alle ihre Kinken und 2 Programme mit 2 Kinken ergeben 4 Fehlermöglichkeiten mindestens. 1992. Der erste interaktive Film kommt in die US-Kinos. Per Knopfdruck kann die Handlung variiert werden. Ich meine, das ist doch wohl wirklich nicht möglich, dass ein Mensch des neuen Jahrtausends, der nun auch noch irgendwie von sich behauptet, er hätte Ahnung von Internet, technisch versiert und hat einen Anrufbeantworter. Wer ist denn das, der deine Anrufe beantwortet? Verdammt nochmal, kannst du das nicht mal ändern? Tschüss. 1998. Bill Gates beherrscht den Softwaremarkt. Was sagt die Erinnerung über die 80er Jahre aus? Gibt es irgendwelche verbindlichen Ereignisse? Identitätsstiftende Verbindlichkeit? Die so in der Erinnerung verhaftet bleiben wie Herbert Zimmermanns Tor-Tor-Tor-Jubel 1954? Wie ein Durbridge-Krimi? Wie die Mondlandung? Was waren die 80er? Tschernobyl. Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau. Ja. Ja, natürlich, der Mauerfall, 89. Und die 90er? After a fierce ground fight, the Allies are back in control of Kafki. And an Iraqi Scud strikes the West Bank. CNN's coverage of the war in the Gulf continues. Ach ja, 1991, der Golfkrieg, der noch einmal einen kommunikationstechnologischen Sprung zu bedeuten schien. Denn von den Bomben auf Bagdad berichtet Peter Annett live. Doch die US-Militärs hatten aus dem Vietnamkrieg gelernt. Keine Dauerpräsenz des Grauens bot dieser Krieg, sondern zensierte Portionierung. Vor allem hätten sich vermehrt Anrufer gemeldet, die überwiegend in den Nachtstunden vom Druck der Ereignisse ans Telefon getrieben worden seien. Der Golfkrieg war real. Menschen starben, wurden mit Giftgas oder radioaktiv verseucht. Seine Darstellung in den Medien, angeblich eine 24-Stunden-Echtzeit-Reportage, war tatsächlich eine kalkulierte Computer- und Polizsimulation. Was waren die 90er noch? Die Überflutung mit Informationen, duales Rundfunksystem, 10, 20, 100, 500 Kanäle, Millionen aufrufbare Seiten im Internet, die 24 Stunden zur Verfügung stehen. Diese Überschwemmung mit neuronalen Bits und Bytes führt zur Ermüdung des Gedächtnisses, zur Verkümmerung der Fähigkeit zu erinnern. Mann, das Fernsehen bringt auch immer Wiederholungen. 98, Bagdad-Bomben CNN, alte Bilder. Nee, doch, Wiederholung. Aber die Frau, das ist doch nicht der Annette, oder? Singuläre Ereignisse gehen unter im Fluss des Gleichförmigen. Agonie des Realen, Baudrillard, rasender Stillstand, Virilio. Wir leben in einer großen Produktion, nochmal Baudrillard, oder. Treffende Begriffe für die informations- und kommunikationstechnologische Verfasstheit unserer Kultur. Unzutreffende Begriffe, wenn sie sich auf reale, spürbare, schmeckbare Lebenserfahrung, auf Liebe, Leid, Freude, Trauer, Krankheit, Schmerz und Lust beziehen. Auf die Momente der Stille, des Innehaltens, auf die menschlichen Universalien. ...1999, angekommen in der Jetztzeit, nach 100 Jahren informations-kommunikationstechnologischen Entwicklungsschüben. Einen internetfähigen Rechner, It's All Inside, gibt es in einer Supermarktkette, die Computer wie Geflügelwurst, Milchweißer oder den Shampoos als Schnäppchen für 3.000 auf den Markt wirft. Soll gar nicht so schlecht sein, tuscheln die Profis. 10:30, 10:30, 10:27, DeSoto and Santa Cruz. Global Village, globales Dorf, weltumspannende Verbreitung aller Kommunikations- und Informationstechnologien, Telefon, Radio, Fernsehen, Videotext, CD-ROM, Internet, 10:30, CD, 10:30, CDI, CDR, CDRW, DAT, Minidisc, DVD, VHS, Laptops, digitale Camcorder, digital, D1, D2, E+, Handy für eine Mark, noch schneller, noch kleiner, noch zuverlässiger. Ach ja? Und zu allerletzt, ganz frisch im Katalog, der tragbare DVD-Player überträgt Filme in Superqualität auf Sichtbrille und Stereo-Kopfhörer für den Strand, wenn das Meer eintönig wird. Kein Problem, live den Polizeifunk von Los Angeles zu hören oder vom heimischen Rechner aus einen Fernsehbericht über den morgendlichen Stau auf einem kalifornischen Highway zu begutachten. Forschen, chatten, Konto führen, Tageszeitungen und alles übers Netz. Nur die Programmierung des Videorekorders. Die Zukunft wurzelt in der Gegenwart. Die Saat ist gesät. Es ist Mittwoch, Mittag. Ich versuche dir einen Fax zu schicken und habe eine Faxnummer. Da meldet sich aber immer eine Frau Meier. Hast du eine neue Faxnummer oder ist irgendwas nicht in Ordnung? Oder ruf doch mal an. 160 Millionen Menschen werden sich, so die Schätzungen, im Jahre 2000 im Internet tummeln. Ist sie das? Die Zukunft der Kommunikations-, die Zukunft der Informations-, die der Computertechnologie? Ein fiktiver Disput zwischen Michio Kaku und Herbert Kubitschek. The Internet will change everything. Michio Kaku, Professor für theoretische Physik an der New Yorker City University und Autor des Bestsellers Zukunftsvisionen. Empiriker und Pragmatiker. Man muss sozusagen die Informationskompetenz mitbringen, um dieses Medium dann auch nutzen zu können. Herbert Kubitschek, Professor für Informatik an der Universität Bremen, Gesellschafts- und Technikkritiker. Top 1. Alltagscomputer im Kleinformat. Alltagskommunikation. Computer power doubles every 18 months, so that by 2020 you can calculate that computer chips, the heart of a computer, will cost about a penny. Die Computerleistung verdoppelt sich ungefähr alle 18 Monate. Nach dieser Faustregel, die 1965 Gordon Moore, Mitbegründer der Firma Intel, aufgestellt hat, kann man die Kosten eines Computerchips hochrechnen. Im Jahr 2020 wird ein Chip noch ungefähr einen Pfennig kosten. Also, das Herz eines Computers wird in 20 Jahren so teuer sein wie Notizpapier. So wherever you see scrap paper, writing, electricity, you will have chips. Wo Sie heute Papier, ein Stift und Elektrizität haben, finden Sie in Zukunft Chips. Und die werden die Dinge intelligent machen. And they will make things intelligent. Dann mag es sicher einzelne Gruppen geben, die relativ viel von einem Computer machen lassen. Aber diese Vorstellung, dass man in einem völlig elektronisch gesteuerten Haus sozusagen lebt, das halte ich für Fantasien, die mit der Alltagswirklichkeit und den menschlichen Bedürfnissen zumindest der überwiegenden Mehrheit überhaupt nichts zu tun haben. Well, computers will be used for appearance in many ways. First of all, they're so small, they could be placed in our glasses. Computer werden ganz unterschiedlich benutzt werden und so klein sein, dass sie in unseren Brillen untergebracht werden können. Your clothes will become intelligent. If you have a heart problem, your clothes will monitor your heartbeat. And if you have a heart attack, your clothes will locate your position as you are unconscious, call the ambulance. Ihre Kleidung wird intelligent werden. Wenn Sie Herzprobleme haben, wird Ihre Kleidung Ihren Herzrhythmus kontrollieren können und, sollten Sie einen Herzanfall haben, Ihren Standort feststellen, den Rettungswagen anrufen und Ihre gesamten medizinischen Daten an den Notarzt weitergeben, auch wenn Sie vollkommen bewusstlos sind. Even if you are totally unconscious. Wenn man heute sagt, die Computertechnik und die Unterhaltungselektronik verschmelzen, Konvergenz ist ja das Stichwort, dann heißt das nicht, dass wir ein Gerät für alles benutzen werden. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir Dutzende von Geräten benutzen werden. Die ziehen nur möglicherweise ihre Informationen aus derselben Steckdose, so wie die verschiedenen Geräte heute den Strom aus derselben Dose bekommen. Let's say you're at the beach. The home office has an emergency meeting. Well, your glasses ring. Stellen wir uns vor, Sie sind am Strand und Ihre Firma ruft kurzfristig eine Besprechung ein. Also, Ihre Brille klingelt. You hear the ringing of your glasses and you pick up your glasses. Sie hören das Klingeln Ihrer Brille und Sie setzen sie auf. You say hello. Sie sagen hallo und hören die Einladung zu dieser Besprechung. Sie sagen kein Problem, laden Sie die Videokonferenz auf meine Brille herunter. Und mittels Ihrer Videobrille werden Sie an der Besprechung in Ihrer Firma, die tausende von Meilen entfernt ist, live teilnehmen. And you will participate via your glasses with a meeting thousands of miles away at the home office. People say, well, think of all the batteries you're going to have to carry with you. Da wirft nun natürlich jemand ein, und was ist mit all den Batterien, die ich für diese kleinen Computer brauche? In der Zukunft werden wir die Stromversorgung in den Schuhen deponieren. Und durch jeden Schritt, den der Mensch geht, laden sich die Batterien der Körpercomputer wieder auf. Das merken Sie gar nicht. In the future, we will probably put the batteries in your shoes. Every time you walk, you will generate quite a few volts of power and energize quietly, without even your knowing it, all the electrical systems inside your body. Top 2. Die Zukunft und das Internet. Das Internet überwindet sozusagen die Zersplitterung der Online-Welt in lauter, nicht miteinander verknüpfbare Inseln. The Internet will change everything with regards to how human relates to each other. Das Internet wird die Beziehungen der Menschen in jeder Hinsicht verändern. Nach der Agrarrevolution kam die industrielle Revolution, in der wir mit Hilfe von Maschinen die Kraft unserer Arme ausweiteten. Now we're expanding the power of the brain. Nun weiten wir die Macht unseres Gehirns aus. Und diese Revolution unseres Gehirns ist die größte Revolution. The brain is going to be the biggest revolution of all. Die technischen Systeme selbst sind in einem ganz breiten Spektrum an Nutzungen zugänglich. Und es sind im Wesentlichen ökonomische und soziokulturelle Faktoren, die dann darüber entscheiden, wie auf dem technischen Medium dann ein soziales Medium wird. Deswegen können wir auch heute aus der Struktur des Internet, aus einer technischen Struktur, nicht ableiten, in welcher Art und Form es in 10, 20 und 30 Jahren genutzt werden wird. Top 3. Soziale Ungleichheit in der Informationsgesellschaft der Zukunft. 50% der Bevölkerung haben heute, also weder über die Schule noch den Arbeitsplatz, den Zugang, um die Nutzung dieses Mediums zu lernen. Some people say that there will be cyber ghettos in the future. People without homepages, homeless people without homepages on the web. Einige prognostizieren für die Zukunft Cyber Ghettos, Menschen ohne Homepages, homeless people ohne Homepages. Einiges an dieser Kritik ist Blödsinn, anderes bemerkenswert. Some of this is silly And some of this is important. Wenn Sie nicht wissen, und so ist es ja heute mit dem Internet auch, das Wort Surfen ist ja durchaus zutreffend für das sich treiben lassen. Wenn Sie nicht wissen, wie man eine vernünftige Suchabfrage stellt, wie man die dann gefundenen Seiten inhaltlich bewertet nach ihrer Vertrauenswürdigkeit, dann profitieren Sie nicht davon. Also man muss sozusagen die Informationskompetenz mitbringen, um dieses Medium dann auch effektiv nutzen zu können. When electricity came out 100 years ago. Als vor 100 Jahren Elektrizität verbreitet wurde, stand sie nur den Begüterten, den Etablierten zur Verfügung. Die Pessimisten sagen, es wird Unfälle geben, Häuser werden brennen. Ja, das ist alles geschehen. Well, now we see what happened. Electricity is now measured in pennies per 1000 watts. Electricity is so cheap. In any ghetto you can plug in any appliance you want. Heute, nach 100 Jahren, ist Elektrizität so sicher und billig, dass man in jedem Ghetto eine Steckdose hat. Genau diese Entwicklung wird auch das Internet nehmen. In der Zukunft wird ein armer Mensch für $20 eine Uhr kaufen und er wird so mit dem Internet kommunizieren. Er wird eine Homepage und damit Zugang zum gesamten Wissen des Planeten haben. That's the way of the Internet. In the future, any poor person will buy a watch, cost $20 or so, and talk to the Internet. Set up a homepage, access the intelligence of the planet Earth. Da wieder dieser dämliche Anrufbeantworter, der die Anrufe nicht beantwortet. Naja, also ich meine, da fällt mir nur echt nichts mehr zu ein. Ne? Jetzt ist es, wie viel Uhr? 18 Uhr, was? Kann ich nicht sehen. Wie viel Uhr ist es, Brigitte? 5:30. Ich heiße Ivo Dobas und bin 12 Jahre alt. Medienmix meines 12-jährigen Neffen Ivo. Ja, Fernsehen guckt man halt öfter mal so zwischendurch. Ja, ich habe immer so Phasen. Oft habe ich halt eine Phase, dass ich nur lese und dann halt dauernd im Bett liege und lese oder auf der Couch sitze. Aber manchmal habe ich auch Phasen, da habe ich halt vielleicht ein neues Nintendo-Spiel gekriegt, ja, und dann muss man halt spielen, wenn man es neu hat. So, und wenn man gerade so weit war und gerade auf dem richtigen Weg zum nächsten Puzzleteil, und dann muss man nur noch auf den Berg klettern und dann soll man ausmachen. Dann muss man ja wieder von vorne anfangen. Wenn Rita, meine Mutter sagt, ja, jetzt hör mal auf, jetzt genug, dann komme ich halt runter und dann macht sich die so, jetzt darf ich aber noch loskommen, ich bin gerade so weit. Und das nervt einen dann halt. Wenn ich es auf einen Satz bringen sollte, dann ist das 20. Jahrhundert das Jahrhundert des Fernsehens. Das 21. Jahrhundert könnte das Jahrhundert der interaktiven Mediennutzung werden. Er schaltete den Blick Metaversum völlig ab und machte die Brille transparent. Dann aktivierte er den uneingeschränkten Lametta-Modus seines Systems. Restlichtverstärker mit verfälschten Infrarotfarben plus Millimeterwellenradar. Seine Sicht der Welt wird körnig schwarz-weiß und viel heller als vorher. Neal Stephenson, Snow Crash. Ivo war noch nie mit einer Datenbrille in der Virtual Reality. Noch nicht. Vorstellen kann ich es mir, ja, aber ich habe es halt noch nicht gemacht. Das ist halt noch nicht so in. Vielleicht ist es auch für manche ein bisschen beängstigend, halt auf einmal plötzlich ganz woanders zu sein. Also mit dem Gehirn woanders zu sein, aber im Körper halt immer noch in seiner Welt. Für mich, ich glaube nicht, aber für manche ist das halt so. Was ist Fiktion? Was Realität? Was wird Fiktion sein? Was Realität? Wo soll ich mich hinstellen? Ach ja, ich muss ja noch verbrillt werden. Ich muss mich mit Kabeln und dann so etwa in die Mitte des Raumes. Johannes Strassner startet im Forschungszentrum für moderne Informations- und Kommunikationstechnologie in St. Augustin bei Köln die Computerinstallation. Ja, ich denke mal, dass wenn die Entwicklung so weitergeht, es in 20 Jahren sicherlich jeder zu Hause irgendwas in dieser Art hat. Was ich jetzt hier noch in der Hand habe, ist so eine Art Joystick. Das heißt, ich bewege jetzt meine Hand nach rechts, wir fahren nach rechts, ich bewege meine Hand nach links und wir bewegen uns hier nach links. Vorsicht, die Wände. Wenn ich auf die virtuelle Brücke trete, tut sich unter mir ein gähnender Abgrund auf. Wie die unendlichen Weiten in einem Science-Fiction-Film. Nur dreidimensional, also faszinierender, beängstigender, berauschender. Und dann geht es aufwärts, noch höher. Und dann... Die Erde erscheint majestätisch vor seinem Gesicht. Er dreht sie herum, sodass er Oregon vor sich hat. befiehlt ihr, die Wolken verschwinden zu lassen, was sofort geschieht, so dass er einen kristallklaren Blick auf Berge und Ufer hat. Neil Stevenson, Snow Crash. So, und jetzt sind wir wieder auf dieser Treppe. Oh, jetzt wird's gefährlich, jetzt geht's hoch. Ja, jetzt geht es sehr steil bergan. Oh, das ist aber ein sehr mystischer Augenblick. Durchaus. Beschreiben Sie die Erde oder was ist es? Das ist die Erde, der wir uns gerade nähern. Jetzt stoppt es. Die Verbindung wurde unterbrochen. Ups. Ich habe mich etwas verflogen gehabt im Moment. Verflogen heißt übersetzt, Sie haben falsche Sequenzen im Programm angeklickt? Nein, so eine virtuelle Welt ist ja unendlich gegenüber der Realität. Ich bin einfach durch die Wand durchgefahren und war dann draußen im Nichts. Sorry, your connection has been cut off. In uns oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und die Zukunft. Novalis. NDR 4 Inforadio, Sie hörten den zweiten Teil der Reihe Transit auf der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Fenster zur Welt, vom Telegrafen zur Telepolis, ein Feature von Hartwig Tegeler. Es sprachen Hans-Peter Hallwachs, Peter Kämpfe und Ulrich von Bock. Technische Realisation Frauke Schulz und Margitta Düver, Assistenz Louis Rode, Regie Hartwig Tegeler. Produktion Radio Bremen mit dem Norddeutschen Rundfunk 1999. NDR 4 Nachrichten. Innsbruck. Das österreichische Bundesland Tirol hat zum Gedenken an die 38 Lawinenopfer Staatstrauer angeordnet. Gegen 14 Uhr werden im ganzen Land die Kirchenglocken läuten. Anschließend findet in Innsbruck ein ökumenischer Trauergottesdienst statt. Neben zahlreichen Angehörigen der Toten will auch Österreichs Bundeskanzler Klima daran teilnehmen. In Galtür hatten Rettungskräfte gestern als letztes Lawinenopfer ein deutsches Mädchen tot geborgen. Insgesamt starben in den Schneemassen 38 Menschen, darunter 21 Deutsche. Bonn. Bundeskanzler Schröder hat eine gemeinsame Einwanderungspolitik in der Europäischen Union angemahnt. Es sei kein Zustand, dass Deutschland 60% der Lasten in Europa trage, sagte Schröder der Welt am Sonntag. Die Bundesrepublik könne den gegenwärtigen Stand der Zuwanderung nur noch schwer verkraften. Im Streit um die doppelte Staatsbürgerschaft kündigte Schröder einen Kompromiss an. Dieser könne so aussehen, dass sich die Betroffenen irgendwann für eine Staatsbürgerschaft entscheiden müssen. Bislang wollte die rot-grüne Koalition Ausländern grundsätzlich ermöglichen, neben ihrer ursprünglichen auch die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Rom. Papst Johannes Paul II. Hat zum Widerstand gegen die Legalisierung von Euthanasie und begleitetem Selbstmord aufgerufen. In immer mehr Staaten gäbe es Bestrebungen, Euthanasie und begleiteten Selbstmord gesetzlich abzusichern. Es reiche nicht, sich solchen, so wörtlich, Todestendenzen in der öffentlichen Meinung und in Parlamenten zu widersetzen. Die Gesellschaft und auch die Kirchen müssten für eine würdige Betreuung des Sterbenden eintreten. Die Kirche habe die Aufgabe, die Würde des menschlichen Lebens zu verteidigen. Das gelte auch für das sterbende Leben. Addis Abeba. Im Grenzkrieg zwischen den